Deutschlandfunk. Das Feature. Nicht die Hände, die Hände, die Hände, die Hände und nicht an den Boden kommen, nicht auf den Boden lassen. Einmal. Bleiben Sie gespannt. Vorsichtig. Herr Fuchsberger, Ihr Ansatz war offensichtlich, je ernster, je nervöser die Welt, desto mehr spielen wir dagegen an. War das so? Ich habe da eine Sendung übernommen, die ich in Amerika gesehen habe, die hieß Beat the Clock. Schlag die Zeit. Und es war eine Zusammenfassung von Spielen, die aus der amerikanischen Psychiatrie kamen. Es wurden dort psychisch... Das haben wir gesehen. Okay. Los! Man hat in Amerika psychisch gestörte Menschen in Sanatorien oder dort, wo sie waren, mit solchen Spielen befasst, um sie aus ihrer Verklemmung, aus ihrer Erstarrung herauszuholen. Dass sie vollkommen vergessen haben, dass sie da irgendeiner Therapie unterlagen. Und die haben gespielt wie die Wilden. Und da kam in Amerika einer drauf und hat gesagt, daraus machen wir eine Show. Und das war einer der erfolgreichsten der späten 50er Jahre. Und ich habe das dann hier als nur nicht nervös gemacht, Anfang der 60er Jahre hier beim WDR. Wie viele Patienten haben wir dazu geschaut? Eine Nation. Eine verrückte Nation. Wahnsinn. Eine psychisch gestörte Nation. Messer und Uhr. Eine Halluzination von Lutz Dambeck. Eine verrückte Nation, eine psychisch gestörte Nation. Eine verrückte, eine psychisch gestörte Nation, die Spiele aus der amerikanischen Psychiatrie nachspielen. Was für eine Geschichte erzählt uns der Fuchsberger da? Es könnte die Re-Education der Deutschen nach 1945 gemeint sein. Wissen Sie, ich hatte mal einen Lehrstuhl für medizinische Soziologie. Und da bin ich darauf gestoßen, dass diese Nachkriegspolitik auch eine psychiatrische oder besser eine klinische und medizinische Seite hatte. Ich fand da eine Reihe medizinischer Metaphern vor, um zu beschreiben, wie man die Deutschen dazu veranlassen kann, dass sie sich wandeln. Und davon spricht der Fuchsberger? Nein, so wie er das erzählt, ist das natürlich Unsinn. Das ist eine Vereinfachung, auch eine Verballhornung oder eine Abwehr. Ein unbewusstes Verächtlichmachen, oder? Ja, das hat er vielleicht nicht so gemerkt. Denn wenn Sie sich anschauen oder lesen, was zum Beispiel ein New Yorker Psychiater, dieser Dr. Brickner, 1943 in seinem Buch Is Germany Incurable, also auf Deutsch Ist Deutschland unheilbar krank, geschrieben hat, wo er eine Therapie zur Heilung der an Paranoia erkrankten Deutschen vorschlägt, dann werden Sie bemerken, diese Psychiater, Soziologen und Anthropologen damals, die diese Re-Education vorbereitet haben, das waren sehr interessante, sehr differenzierte und hochspannende Leute. Und was war nun der Trick, dass so eine Therapie dann auch funktioniert hat? Möglichst die Deutschen nicht merken lassen, dass sie therapiert werden. Der Soziologe Talcott Parsons nennt das Problem of Controlled Institutional Change. Parsons Punkt ist, bei der Wirtschaft anzusetzen. Der sagt, wir müssen die Institutionen ändern, dann ändern sich die Leute wie von selbst. Und die Institution oder die Sphäre, wo das von den Deutschen gar nicht bemerkt werden wird, war für ihn die Wirtschaft. We want to give you this car, Angela, look! It's a new Corvette! Naja, aber wenn eine ganze Gesellschaft verrückt ist, also ein Patient ist, was ist dann mit den, sagen wir mal, so normalen Mitgliedern dieser Gesellschaft? Was in Brickners Diagnose und Therapie drinsteckt, ist einzig, jeder Patient kann geheilt werden. Brickner will damit sagen, wir können eine Therapie finden, die das verändert. Und unser Herr Brickner hatte zusätzlich noch die Idee von den Clear Elements. Was ist das denn? Naja, lesen Sie mal Frieda Fromm Reichmann. Das ist eine deutsche Psychiaterin und für diese Dame, die ist auch eine Weile die Gattin von Erich Fromm gewesen, sind Clear Elements Teil eines therapeutischen Bündnisses zwischen dem Arzt und den gesunden Anteilen bei einem psychisch erkrankten Patienten. Und diese gesunden Elemente werden immer weiter ausgeweitet, bis er wieder gesund ist. Und das hat nach 1945 funktioniert? Ja. Wissen Sie, dass diese Dinge entstehen konnten in Deutschland, das war nicht selbstverständlich. Und das war ganz schön mühsam und das hat sehr viele Beiträge und verdienstvolle Initiativen erfordert, die viel zu wenig bekannt sind, die aber für diese Veränderung von einer Diktatur zur Demokratie... Also mit Hilfe von Spielen, mit Psychiatrie und einer permanenten Revolution? Könnten Sie vielleicht freundlicherweise permanente Reform sagen? Ja, aber warum? Es gibt da amerikanische Quellen, die sprechen von einer permanenten Revolution. Und das macht für mich auch Sinn, eine Revolution in Permanenz. Also eine Revolution, die sich immer weiter ausdehnt. Aber es ist keine Revolution. Es ist eine Reform. Es wird reformiert. Verstehen Sie? Die permanente Revolution ist der Weg ins Abseitige. Es gibt ja dieses schöne Buch von Sigmund Neumann über die permanente Revolution. Da weist er nach, die führt in den Totalitarismus. Aber bei der Reform nehmen sie die guten Elemente und bauen die aus. Das heißt, die amerikanische Revolution ist also abgeschlossen? Ja, die ist abgeschlossen. Und was begann danach? Die Weiterführung der Revolution mit nicht-revolutionären Mitteln. Unter Bewahrung dessen, was die Revolution bisher erreicht hat. Aus der Revolution wird eine permanente Reform. Verstehen Sie? Reformen werden ja heute manchmal zu Unrecht kritisch betrachtet als zu weich. Das Weiche ist aber das, was wir heute Zivilgesellschaft nennen. Das Weiche ist ein weibliches Prinzip, also die Revolution ist eine Frau. Ja, und die Reform auch. Barbara, bitte kommen Sie gleich mit hierher zu mir. Sie müssen da sitzen, wo Ihr Gatte sitzt, und Sie müssen da stehen, wo Ihre Frau jetzt steht. Ist das klar? Ohne die Hände loszulassen, alles andere dürfen Sie. Schauen Sie auf die Uhr, wie viel Zeit Sie haben. 50 Sekunden, bitte, los! Nicht die Hände loslassen, bitte nicht die Hände loslassen, sonst ist das Spiel verloren. Nicht loslassen, die Hände und Sie haben es! Also die Frage ist, stimmt das, was der Fuchsberger da im Fernsehen erzählt hat? Gab es also Spiele, die in der Psychiatrie entwickelt und dann in Spielshows im Fernsehen verwendet wurden? Ja, also ich kann mir das gut vorstellen. Ich halte es nicht für abwegig. Also warum soll er da was Falsches erzählen? Naja, und was mir auffiel, waren die Begriffe aus der Psychiatrie, die er da verwendet. Also wie eine psychisch gestörte Nation. Woher hat er sowas? Ja, ich würde sagen, das kommt vielleicht oder wahrscheinlich aus dem Umfeld dieser Re-Education-Konzepte. Also es muss ja etwas tief Verinnerlichtes sein, was da ohne Grund und ohne, dass ihn anscheinend jemand in der Talkshow-Runde danach überhaupt gefragt hat, wieder hochkommt. Also Fuchsberger ist, glaube ich, oder? Ist Jahrgang 25, 26? Ja, sowas. Der war mit 16 schon in der Nahkampfausbildung, mit 17 dann Soldat an der Ostfront. Ja, und das heißt, also er gehört dann zu dieser Generation, die Westmentalität dann quasi aufgesogen hat und die Vokabeln der Re-Education eben dann auch. Also, und dann auch nachhaltig. Und was mit dieser Generation los ist, also das interessiert 42, 43 in den Kreisen, in denen später die Re-Education-Konzepte auch entwickelt werden, ganz besonders. Also in dieser Zeit, da laufen ja schon die ersten Kriegsvorbereitungen in den USA. Stimmt, da habe ich auch was gefunden, also über ein Komitee für nationale Moral. Also die wollten den nationalen Charakter erforschen, vor allem den der Deutschen. Da gehören dann auch so Leute wie Margaret Mead oder Gregory Bateson dazu. Forschen die auch über den eigenen, den amerikanischen Charakter? Das auch. Was ist also ein Amerikaner, was ist ein Deutscher, was sind seine Stärken und was sind seine Schwächen, all solche Dinge. Ja, interessant. Wenn ich mich recht erinnere, treffen sich in diesen Kreisen ja nicht nur Kulturanthropologen, sondern auch Psychiater. Die tauschen sich dann aus. Genau. Und dieser Bateson wird dann 1942, glaube ich, Filmanalytiker am Museum of Modern Art in New York und analysiert im Rahmen dieser Studien zum nationalen Charakter auch einige Uferfilme, zum Beispiel den Hitlerjungen Quex. Aber was kann den Bateson an diesem Film interessiert haben? Er versucht eine Art Tiefenbohrung in die Strukturen der deutschen Familie. Er versucht, genau wie dieser Brückner in seinem Buch, zu analysieren, Was macht den Deutschen aus? Also den Deutschen, vor allem die jungen Deutschen. Auf wen müssen wir uns da überhaupt einstellen? Wie ticken die? Das ist aber langsam Zeit. Du gehörst da eigentlich schon lange zu uns. Die kommunistische Jugendinternationale. Oder willst du gleich Nazi werden? Na, du bist ja wirklich Mensch. Du hör bloß auf. Mein Junge und Nazi. Interessant für mich als Psychoanalytiker ist ja, wie die Vaterfigur dargestellt wird, nämlich als schwacher Vater. Und der Sohn findet seinen Vater Ersatz in einer Gruppe Gleichgesinnter. Und solche Gegensätze wie arm und reich und links und rechts sollen sich dann eben in einer Volksgemeinschaft auflösen. Die Volksgemeinschaft soll die klassische Familie ersetzen. Aha. Was mir noch auffiel, war, der Junge wünscht sich sehnlichst ein Messer. Also ein Messer, das auf dem Jahrmarkt in einer Tombola zu gewinnen gibt. Und das Messer liegt in der Auslage neben einer Uhr. Wozu brauchst du denn Groschen? Ach, da drüben auf dem Rummelplatz, da ist nämlich so ein Messer, so ein Universal-Patenttaschenmesser. Das hat 8 Klingen. Sowas hast du im Leben noch nicht gesehen. Eine Sache, Mutter. Das ist in der Glücksbude, das kann man gewinnen. Man muss bloß einen Groschen setzen. Ah, interessant. Messer und Uhr, das sind zwei ganz starke Symbole. Das Messer für Aggressivität und die Uhr für die Zeit. Wenn ich das richtig interpretiere, interessieren die Amerikaner hier mehrere Dinge. Zum einen die Psyche des Gegners, speziell die der Jugend, wo sie das größte Umerziehungspotenzial sehen. Und für ihre Untersuchung wollen sie sicher auch die analytische Psychiatrie nutzen, denn viele von denen, die sich da 42, 43 zusammenfinden, sind ja Psychoanalytiker. Aha. Aber welche Rolle hätte denn für Bateson und seine Analyse des Films die analytische Psychiatrie spielen können? Na, es geht ja um das deutsche Ich oder besser um die Ursachen für dessen Unterentwicklung. Mead schreibt ja in einem ihrer Forschungsberichte, wir hofften, eine neue Methodik zu entwickeln, um den Weg verfolgen zu können, auf dem sich Säuglinge zu Erwachsenen entwickeln. Wir suchten die Zeremonie, die den Schlüssel zum Verständnis der Kultur darstellte und den Lebensplan eines Volkes erleuchten würde. Also ein bisschen blumig, aber deshalb studierten sie ja Völker wie die Samoana, Arapesh, Mundugumor und Bali. Also den Zusammenhang von Symbolen, von Ritualen und Verhalten. Denn ging es ja um nonverbale Kommunikation und Körpersprache. Also wie kommen gesellschaftliche Verhältnisse ins Individuum? Und die Antwort war klar. Sie kommen über die frühe Kindheit, über die Früherziehung, über Erziehungsstile rein. Und dabei spielt eben der Umgang mit den Kindern in der analen Phase die entscheidende Rolle. Also die anale Persönlichkeit. Die entwickeln die Überzeugung, dass eben ein bestimmter Erziehungsstil in der analen Phase, der auf Ordnung, auf Fleiß, auf Sauberkeit zielt, also dass eine überzogene Sauberkeitserziehung entscheidend Einfluss nimmt auf die Herausbildung bestimmter Charakterstrukturen einer Persönlichkeit. Also dieser Erziehungsstil erzeugt sozusagen einen uniformen Typus, den man im KZ in beide Rollen stecken kann. Man könnte sagen, das ist ein bisschen auch wie bei Charlie Chaplin, der spielt ja auch so Typen, die mechanisch funktionieren, wie ein Rädchen im Getriebe. Und die Entdeckung war, das kommt eben durch eine falsche Früherziehung. Und jetzt war eben die Aufgabe der Re-Education, wie lässt sich das auch rückwärts spulen? Also wie kriegt man den analen Charakter wieder raus aus den Leuten? Und da spielt natürlich Kreativität eine Rolle und Kultur eine enorme Rolle. Und Spiele auch. Und das führt mich ja zu dem, was der Fuchsberger da erzählt. Solche Spiele wird er natürlich nicht mit Schizophrenen gemacht haben, aber stellen sich das mal mit schwer erstarrten Depressiven vor, die dann wieder so ein bisschen Kreativität, ein bisschen Lebendigkeit verspüren. Und genauso erstarrt ist ja auch der in einer analen Charakterstruktur verhaftete Mensch. So, also Sie haben 50 Sekunden Zeit, bitte los! Sehr gut, aber denken Sie daran, dass Sie sich aufrichten müssen nachher. Aha. Ja. Sie haben Zeit genug. Sie müssen aufstehen wieder danach. Und? Sie haben noch Zeit genug. Nicht nervös werden. Stehen Sie auf. Stehen Sie gerade. Gewonnen. Nach dem Krieg, die Amerikaner, was war denn das Tolle an denen? Die waren ja locker. Die waren locker und die Deutschen waren verkrampft. Verkrampft versus locker. Und das geht dann bis in die Körper rein. So steif, ungelenkt, das sehen Sie ja noch heute im Stadtbild in Deutschland oder was weiß ich, in der westlichen Welt. Aber in Deutschland ganz besonders, da gibt es manchmal Leute, die laufen rum wie Zweijährige. Eine frühe Einengung der Motorik sehen Sie im zweiten Lebensjahr beim erwachsenen Menschen ganz klar in seinem Gang. Und wo kommt das Lockere bei den Amerikanern her? Aus einer anderen Früherziehung. Die Pädagogik ist anders. Es ist eine Ermutigungspädagogik und keine Bestrafungspädagogik. Und Parsons sagt noch etwas, und das gehört unbedingt dazu, wir müssen Regressive Control machen. Wenn wir Rückwärtsgewandtheit verhindern wollen, müssen wir den Menschen eine positive Zukunftsperspektive geben. Wenn wir die bestrafen oder demütigen oder wirtschaftlich auf Null stellen oder gar in ein Agrarland ohne Industrie zurückverwandeln, dann wird das nur ihre Rückwärtsgewandtheit verstärken. Das heißt also nach vorn schauen, nicht zu viel erinnern, Trauer vermeiden. Also das war nach Kriegsende gar kein Fehler. Das war von den Re-Educatoren sogar so gewünscht. Ja, genau, das war ein Stück weit ein Ziel der Re-Education. Da werden die Patienten dann wie Kinder nochmal durch den Erziehungsparcours geschickt. Üben, üben, üben, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Je öfter wiederholt wird, desto tiefer setzt sich das Gelernte ja fest. The price is right. Lindsay Kiefhaber, come on down. Jonas Mitchell, come on down. Pamela Lawman, come on down. And Gus Rodriguez, come on down. You are the first four contestants. Celebrate the 4th of July on a special episode of The Price is Right. Nun lassen Sie uns doch noch mal über die politische Bedeutung von Spielen und den Revolutionsfesten sprechen. Also wenn wir über die politische Bedeutung von Spielen und Unterhaltung sprechen wollen, dann müssen wir natürlich über die Rolle oder das Vorbild der Kirche für die Revolution sprechen. Zum Beispiel diese französische Revolution. Das war eine Parodie der Kirche. Also nicht nur in der Ausführung, auch im Anspruch. Und amerikanische Spielshows wie etwa Price is Right, sind das etwa auch Parodien kirchlicher Formen und Formate? Naja, also die schauen zwar aus wie die Parodie von einem Gottesdienst, aber in den Shows geht es um die Befriedigung von Wünschen. Da geht es um Wohlfahrt. Da will doch jemand etwas gewinnen. Und das ist bei der Kirche nicht der Fall. Nein. Da geht es um das Himmelreich. Um die Verwirklichung des Himmels. Und beim Fest des höchsten Wesens in Paris, da geht es zwar auch um das Himmelreich, aber die Revolution will alles. Sofort, mit einem Schlag. Das ist eine andere Zeitauffassung. Die wollten aus der Zeit heraus. Bei den Game-Shows zum Beispiel, bei den Amerikanern allgemein, da geht es auch um Wohlfahrt, aber um ein Pursuit, um ein unaufhörliches Streben nach etwas, um eine Verfolgungsjagd. Das ist genau das Gegenteil. Pursuit of Happiness. Da gibt es immer wieder ein neues Happiness, das noch erreicht werden soll. Ein Pursuit of Happiness ist nie zu Ende. Also nicht ruckzuck? Nein. Long Range, wiederholen und einüben des Immergleichen, ohne Ende. Dagegen die Französische Revolution, das ist ein Jetzt, sofort. Schauen Sie, dieses Fest des höchsten Wesens, das ist ein vollkommener Blödsinn. Das war ja auch wirklich nur eine vorübergehende Phase der Revolution. Also ein erster, aber noch unvollkommener Versuch, um Spaß und Erziehung miteinander zu verbinden? Ja, auf der einen Seite. Und Ablenkung von der Guillotine auf der anderen Seite. Eigentlich kulminiert der Wohlfahrtsausschuss in der Guillotine. Denn diese Feste sind ja zugleich auch die Kehrseite der Terreur, der schrecklichen, blutigen Seite der Revolution. Nun sagt aber der Alexander Kluge, wenn die mehr Zeit gehabt hätten, also dass man bei mehr zur Verfügung stehender Zeit ohne Terror ausgekommen wäre. Er möchte also gerne beweisen, dass die Terreur nicht im Wesen der Revolution begründet lag. Schauen Sie, wenn Sie mehr Zeit gehabt hätten, aber die haben doch die Zeit negiert. Das zeigt ja schon, dass er nichts verstanden hat. Die haben die Zeit negiert. Die wollten alles, jetzt, sofort. Die sind aus der Zeit gesprungen. Oder besser, die wollten aus der Zeit springen. Verstehen Sie? Das ist die Sache. Die waren besessen von der Zeit, von diesem neuen metrischen System und diesen neuen Uhren und Messinstrumenten. Und weil sie haben sich immer am Anfang einer neuen Zeit gewähnt. Also am Punkt Null. Die Uhr auf Null, immer war die auf Null, immer wieder. Das ist der Wahnsinn. Also Pursuit of Happiness, Long Range, Evolution statt Revolution? Ja, denn schauen Sie, in der Revolution steht das Viech auf. Das ist ein Aufstand der Tiere. Das Viech steht auf und das wird verdeckt durch die Schönheit der Phrasologie. Durch den Kult des höchsten Wesens, durch die Architekturentwürfe von Boulez, von mir aus auch durch eine Gameshow und so weiter. Aber wenn die Aufregung vorbei ist, wohin müssen sich die Viecher dann wieder verkriechen? Das Viech wird dann wieder eingesperrt ins Totalitär. Wann und warum beginnt denn die Revolution, diese Feste und Feiern zu inszenieren? Also, die Monarchie wird gestürzt und im Sommer 1792 wird eine neue Verfassung ausgearbeitet. Und das ist jetzt der Moment, wo die wirklich großen Inszenierungen ins Leben gerufen werden. Die Revolutionsfeste. Das Volk soll dabei als Masse ohne Gliederung inszeniert werden, weil man will von dieser Ständeordnung wegkommen. Man soll zwar an der Kleidung erkennen können, welchen Beruf die Leute ausüben, aber... Alle sollen sich mischen. Genau. Und Robespierre sieht in solchen Festen eine Chance, die Bürger regelmäßig zu versammeln und ihnen die offizielle Lesart der Revolution nahezubringen. Es war ja klar, die ganzen Schulprojekte mit Lernspielen, Bildwörterbüchern und was weiß ich nicht alles, waren zwar ambitioniert, aber es würde Jahrzehnte dauern, bis das Wirkung zeigen würde. Und das sollte nun alles im Schnelldurchgang passieren? Es ging erstmal grundsätzlich darum, Werte sichtbar zu machen und die neuen Ideen im öffentlichen Raum darzustellen. Und dafür waren die Revolutionsfeste natürlich das Medium. Und heute ist auch klarer, dass der eigentliche Wert dieser Revolution eben nicht, wie man lange dachte, in einer ökonomischen Revolution oder im Klassenkampf lag. Nein, es war definitiv eine komplette Revolution in der politischen Kultur. Aha, mit den Festen im Zentrum. Ja, die Feste und Feiern sollten öffentliche Plattformen bieten, wo Werte und Bindekräfte für das Neue nicht nur vorgestellt, sondern durch Wiederholung verfestigt werden konnten. Also das Publikum sollte unterhalten werden, aber gleichzeitig etwas lernen und auch einüben? Ja, so ungefähr. Und wie sie das machen wollten, war schon sehr modern gedacht. Denn um die Feste beliebig oft und an vielen Orten gleichzeitig aufführen zu können, sollten sie aus kopierbaren Einzelteilen bestehen. Das ist ja auch kostengünstiger. Also zum Beispiel wurden die für den Auftakt und den Schlussakt verwendeten Sprachformeln vereinheitlicht. Dann sollten Spiele den Festakt strukturieren, um keine Langeweile oder Monotonie aufkommen zu lassen. Und um jeden Einzelnen mit einzubeziehen. Also die Zuschauer sollten zu Akteuren werden, sollten mitspielen. 899. Und was waren das denn für Spiele? Also Rollenspiele oder? Also, die vormoderne politische Herrschaft, also vor 1791, die hatte sich ganz wesentlich mit symbolischen rituellen Akten begründet. Es gab also keinen Text. Also eine Verfassung, wo das Recht kodifiziert ist, sondern man musste es immer wieder vorspielen im Rahmen von Festen oder vorher in Inszenierungen bei Hofe. Und diese Verfassung von 1791 ist dann sozusagen der erste Text, wo die Rechtsbestimmungen der Revolution zusammengefasst wurden. Aber die Erfahrung zeigte dann eben, es funktioniert nicht. Man braucht auch symbolische Formen, um es darstellen zu können. Nur der Text reicht nicht. Und wann merken die das? Sehr früh. Denn es ist von Anfang an der Wunsch da, zu kontrollieren, was passiert, um sicherzustellen, dass die richtige Deutung und Lesart kommuniziert wird. Aha, das heißt, die richtige Lesart soll über Bilder oder eben die Feste erzählt oder besser gesagt übersetzt werden? Ja, Man merkt zum Beispiel auch schnell, wir müssen bestimmte Formen wieder einführen, um uns doch voneinander zu unterscheiden. Man sagt dann, nicht die Person ist etwas Besonderes, sondern das Amt. Wir kennzeichnen die Funktion. Aber hebt man nicht so die versprochene Gleichheit wieder auf? Genau. Aber das ist ein Dilemma, das man nicht lösen kann. In dem Moment, wo ich zum Beispiel während des Fest des höchsten Wesens eine Prozession mache, laufe ich natürlich immer Gefahr, dass ich wieder Hierarchien bilde, weil einer vorn und einer hinten gehen muss. Also man geht im Kreis. Ja, das haben die auch versucht, im Kreis zu gehen, damit es keinen Führer gibt. Trotzdem läuft natürlich immer der Vorwurf mit, ihr macht diese Inszenierung nur, um zu verbergen, dass es in Wirklichkeit auch nur eine Diktatur ist. Kennen Sie das schöne Zitat von Freud, wie er feststellt, meine Krankenberichte lesen sich wie Novellen? Das ist so eine Art verwunderte Feststellung. Und ich glaube, dass Ihr Richard Brickner ein Parallelfall ist. Der ist auch als Neurowissenschaftler gestartet und nun hat das aus verschiedenen Gründen mit der Universitätskarriere nicht geklappt. Da ist auch Antisemitismus im Spiel. Er wurde niedergelassener Arzt, musste Patienten behandeln und hat sich dann da reingefunden in diese Hausarzttätigkeit. Und hat dann Ideen entwickelt über diese neurologischen oder pseudoneurologischen Störungen und deren Hintergründe. Und dann trifft er eine Kulturanthropologin wie Margaret Mead. Ja, und die hat Konzepte, die über die Biologie hinausgehen, wie Darwin, wie Freud und Julius Jackson. Und was verbindet die? Es sind alles Evolutionstheoretiker. Was sagen die drei? Die sagen, es gibt etwas Gemeinsames zwischen Biologie und Kultur und Gesellschaftswissenschaften. Und was ist das Gemeinsame? Ein Entwicklungsprozess vom Primitiven, im Englischen meint primitive basal, einfach, zum Elaborierten. Und wann beginnt sich denn nun so ein interdisziplinärer Ansatz zu entwickeln? 1919, 1920, da gab es zum Beispiel Alfred Storch, einen Tübinger Analytiker, der auch Psychiater war. Und der hat gesagt, es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen Phänomenen in der Psyche bei vier Gruppen. Erstens ein Primitivphänomen, die Schizophrenen. Zweitens die Kinder. Drittens die primitiven Völker. Und viertens die Künstler. Und nun hat man begonnen, so etwas wie eine kulturvergleichende Psychopathologie zu entwickeln. Also man hat gesagt, ja, wir können doch mal einen Schizophren auf Samoa mit einem Schizophren in New York vergleichen. Gibt's die Schizophrenie in Samoa oder auf Bali überhaupt? Oder sind die alle schizophren aus unserer Sicht? Und wie geht so eine primitive Gesellschaft damit um? Und unser Brickner stolpert hier quasi über sein biologistisches Weltbild, wenn man so will. Also weil ihm so ein kulturtheoretisches Weltbild fehlt. Das stimmt. Er schreibt 1943 zum Beispiel an Margaret Mead, dass er mit seinen Patienten ins American Museum of Natural History geht, weil dort dieser Ansatz so schön und anschaulich dargestellt wird. Ja, das ist sehr gut. Das heißt, er hat so eine Art pädagogischen Zugang, indem er sagt, man müsste doch den Leuten helfen können, wenn man ihnen erklärt, deine Krankheit ist ein primitiver Funktionsstatus deines Gehirns und wir müssen jetzt gemeinsame Anstrengungen machen, wir beide, dich wieder in einen höheren Funktionsstatus zu hieven. Aber bewusst gesteuert. Genau, genau. Hemmende Einflüsse wieder etablieren durch eine pädagogische Operation. Also Aufklärung und Üben. So wie der Lehrer in einer Schulklasse arbeitet. Die Sechsjährigen, die rennen da das erste halbe Jahr immer noch rum. Die können gar nicht 45 Minuten still auf einem Fleck sitzen. Und nach einem halben Jahr hat er die so weit, dass auch der letzte 45 Minuten stillsitzen kann. Stillsitzen, die motorischen Impulse beherrschen und hemmen. Und wie macht man das? Durch Üben und durch Aufklärung. Let's see it. Come on, batteries for $100,000. You got it! Aber jetzt geht es doch um ein abweichendes Verhalten der Deutschen, das korrigiert werden soll. Genau, das Primitive bei denen soll unterdrückt und gehemmt werden im Sinne der Anpassung an ein anderes Modell, also Pressure of Another Brain. Das ist ja Anpassung. Und die Deutschen im Jahr 1943 sind ein gutes Exempel für eine total fehlgeschlagene Anpassung im weltweiten Kontext. Also an das politische System des Westens. Ja, genau. Und das Paradoxe ist, dass die Deutschen, auch in den Augen der Amerikaner, bis dahin das Volk mit den besten Ingenieuren, Philosophen, Mathematikern waren. Und die schießen jetzt ins Kraut. In der Psychoanalyse gibt es ja den Begriff der Regression. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Gehirn oder ein Volk mal auf höherem Niveau operiert hat und dann durch bestimmte Traumatisierungen oder durch bestimmte Repressionen. Wie Versailles zum Beispiel. Ja, ja. Wie in einem Fahrstuhl. Wer hat das mal gesagt? Der Künstler macht Regression im Dienste des Ich. Also der kann im Fahrstuhl in die tiefen Schichten fahren. Wobei die Fahrt nach oben zurück nicht bei allen Künstlern funktioniert. Also gut, wieder im Ernst. Die naheliegende These aus damaliger Perspektive war, die Deutschen sind in eine Regression geraten und operieren jetzt psychisch auf dem Niveau primitiver Völker. Aha, Stichwort primitive Völker. Mir fällt da ein, Miet und Bezen haben in den 30er Jahren in Bali ja psychische Krankheiten wie Paranoia erforscht. Und dann schreiben beide später, dass sie die dort entwickelten Methoden nun für die Therapierung der Deutschen einsetzen wollen. Aber welche Methoden wären denn damit gemeint? Einfach Techniken zum Umgang mit Dementen. Also ein Wiedererlernen des Primitiven. Aus der Perspektive des Elaborierten. Wenn Sie mal bei Hegel nachschauen, in der Phänomenologie des Geistes, da sagt Hegel ja, man fängt primitiv an, man verliert sich in ganz Elaboriertem und zum Schluss kehrt man wieder zum Einfachen zurück. Aber nun das ganze Elaborierte in sich tragend. Hegel würde, im Gegensatz zu Julius Jackson, sagen, es ist kein linearer Prozess von hier nach da, sondern es hat eine kreisförmig dialektische Struktur mit einer Rückkehr zum Anfang. Eine, was denn, eine kreisförmig dialektische Struktur? Die Evolutionstheorie hat ein Problem, ein denklogisches Problem. Es soll vom Primitiven ein linearer Prozess zum Elaborierten führen. Aber die Frage ist, wie geht der Prozess dann weiter? Ist das ein infiniter Prozess, immer weiter, immer weiter? Oder ist das ein Prozess, wo irgendwann die Spitze bricht, also alles zusammenfällt? Oder ist es so, dass irgendwann Elemente des Primitiven wiederkehren und wieder wichtig werden? Und die sich dann wie in einer Schleife bewegen, also zirkulär? Oder kann vielleicht sogar aus Regression Fortschritt entstehen? Ja, also die Evolution hat eine offene oder besser gesagt eine versteckte Teleologie. Auf ein Ziel hin, aber dieses Ziel entzieht sich der Wissenschaft. Also wenn Sie sagen Fortschritt, immer weiter Fortschritt, dann kommt irgendwann die kritische Frage, Fortschritt wohin? Und diese Frage des Wohin, die entzieht sich der wissenschaftlichen Forschung. Das ist eine regulative Idee im Sinne von Kant. Da haben Sie in der Evolutionstheorie durch diesen Aspekt, primitiv, elaboriert, eine ungelöste Wertefrage. Aber für die Miet scheint das ja mit dem Ziel nun klar zu sein. Die Ideale der Demokratie, das amerikanische Modell, das wird sich nun linear, progressiv auf der ganzen Welt ausbreiten. Ja, so denken die Amerikaner, ja. Okay. Now, I want to show the price to the audience. Audience, shh, don't say a word. You're going to cost her $1 million, so be quiet. And whenever you're ready, go. $8.99. Higher, higher. $9.99. That's it. $9.99. You want $1 million? You want $1 million? You want $1 million? Ja, also was mich erstaunt, was sie liquidieren wollen, sind die Junker. Das steht ganz deutlich drin in den Texten dieser Psychiater. Die Hauptfeinde sind die Junker und Preußen. Aber was haben die denn verbrochen? Naja, schauen Sie. Das sind Kolonisatoren gewesen, wie die Amerikaner. Das ist die Identifikation meiner Meinung nach. Da wird sozusagen die amerikanische Urschuld berührt. Die des guten Ritters? Ja, genau. Der Ritter ist der Kolonisator. Und der preußische Junker trägt noch Reste von diesem Rittertum in sich. Die Ritter kolonialisieren und bringen die Kultur in den Osten und die Amerikaner bringen die Kultur in den Westen. Also, der Unterschied liegt in der Zeitdimension. Die Deutschen kommen früher und sind dann zu spät. Das heißt, die Ritter sind im 11. und 12. Jahrhundert schon da, früher als alle anderen. Dann kommt die Reformation, aber keine Revolution. Es gibt keinen Staat, es gibt das Reich. Und es gibt eigentlich auch keinen Staat danach. Danach gibt es nur Besatzungen. Aber was ist dann das Problem? Der Staat ist das Problem in Deutschland. Es gibt zwar das Wilhelminische Reich, aber das entsteht aus einer Niederlage. Zwar nach dem Sieg von 1870-71, aber es war ein Sieg auf einem verringerten Territorium und erkauft durch den Sieg über die Österreicher. War also ein Regressionsschritt, ein Resignationsphänomen. Und das sollte dann wieder aufgelöst werden im dritten Versuch, der ja furchtbar endete, wie wir wissen. Die Bildung einer Nation ist gescheitert. Und jetzt haben wir als Identifikation das Grundgesetz. So, und dann nehmen wir uns mal diesen zweiten Film vor, Tomorrow the World von 1944. Für mich ist das ein Film, der in gewisser Weise auf den Uferfilm Hitler, Junge, Quecks antwortet. Also gut, was sehen wir da? Ein deutscher Junge wird nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach Amerika geschickt, zu seinem Onkel. Der ist Chemieprofessor an einer Universität und hat in Leipzig studiert. Der Vater des Jungen wurde als Nazi-Gegner verfolgt und ist in einem Konzentrationslager gestorben. Und nun adoptiert der Professor den deutschen Neffen, diesen Emil Bruckner. Emil Bruckner. Herr Doktor. Herzlich willkommen, mein Kind. Wir hoffen, dass du dich sehr glücklich in deinem neuen Heim fühlen wirst. Thank you. You're all very hospitable. Emil ist 12, blond und wird nun in diese amerikanische Familie aufgenommen. Nach seiner Ankunft geht Emil in sein Zimmer und zieht sich um. Und unter seiner normalen Straßenkleidung trägt er nun eine Uniform der Hitlerjugend, mit der er nun durch die Wohnung spaziert und wie ein Automat Propagandasprüche von sich gibt. Also Nazi-Deutschland besucht die USA. Heil Hitler! You can trust me. Remember, the Führer has said that it is the youth who will have the responsibility for Germany's future. Today we rule all Europe. Tomorrow the world. Die Stimme von diesem Emil klingt auch ein bisschen wie ein Papagei. Ja, ganz technisch. So, Achtung, nun kommt gleich das Messer ins Spiel. Er zerschlitzt mit einem Messer, so einem HJ-Dolch, das Porträt seines Vaters, das da im Wohnzimmer des Onkels hängt. Denn als Linker ist der Vater natürlich ein Verräter für ihn. Also der Vater wird in einer ödipalen Revolte demontiert. Er macht dann noch eine Reihe anderer schlimmer Dinge, beleidigt die jüdische Freundin des Onkels und versucht seine Mitschüler mit Nazi-Parolen zu infiltrieren und so weiter. Aber was den Nazi-Roboter anscheinend wirklich rührt und wo er weich wird, ist eine Uhr. Eine Uhr mit beleuchtetem Zifferblatt. Eine Harman-Armbanduhr. But I do not want a silly toy. I want a watch. With 17 jewels and an illuminated face. For night marches. Ich glaube, das war damals das Modernste, was es gab. Die wurde wohl für das Militär sogar entwickelt. Ja, und die er sich scheinbar sehnlichst zum Geburtstag wünscht. Also auch hier, Messer und Uhr. Also fassen wir mal zusammen. Es geht hier ganz klar um Themen wie Therapie und Re-Education. Und Emil ist für die Amerikaner ein Testkind, wie es der Onkel in einer Szene des Films sagt. Und diese amerikanische Familie ist sowas wie ein Versuchslabor? Ja, in dem nun modellhaft die Verwandlung von Emil in einen Demokraten vorgeführt werden soll. Die wollen zeigen, wie man einen verstockten, falsch programmierten Charakter permissiv auflockern kann. Wie man die autoritäre Dressur von Emil umkodiert. Und der Vater spielt die entscheidende Rolle, also wie im Hitlerjungen Quecks. Ja, also wird da bei Quecks der kommunistische Vater, eigentlich die ganze Familie, durch eine Gruppe Gleichaltriger, durch eine Jungsbande ersetzt, tritt hier nun ein neuer Vatertyp auf, der amerikanische Vater, der anders ist als der bei Erikson beschriebene Typus. Also der ist kein autoritärer Tyrann. Der Film sagt, in Amerika ist dein Vater dein Freund. Also wird hier nun ein Re-Education oder das Re-Education-Konzept vorgestellt, öffentlich, also unterhaltsam. Naja, der Film zeigt für mich keine exakte Darstellung einer medizinischen Theorie oder Therapie, sondern die Autoren zeigen, was sie sich so unter einer Therapie vorstellen. Das wird dann einfach in die Sprache Hollywoods transformiert. Man könnte sagen, es schaut aus wie von well-informed citizens. Und was die eben von Psychiatrie, von Psychoanalyse und Verhaltenstherapie verstanden haben. Für mich als Psychiater ist aber wichtiger der Ansatz des Verstehenwollens. das Aufdecken unbewusster Motive, die sich Emil eben persönlich nicht eingestehen will. Zum Beispiel durch eine paradoxe Intention. Was ist denn eine paradoxe Intention? Das ist ein Begriff von Viktor Frankl. Das war ein Wiener Nervenarzt. Der stand Freud nah, auch Adler und so weiter. 1933 bis 37 leitete er in Wien den sogenannten Selbstmörderin-Pavillon, kam dann auch als Jude in ein KZ und entwickelte die Logotherapie. Und ein Teil davon ist die paradoxe Intention. Das heißt, der Patient soll sich in paradoxer Weise genau das herbeiwünschen, wovor er Angst hat. Emils Onkel übernimmt also die Argumente von Emil und die innere Hörigkeit von Emil bricht zusammen. Es entsteht ein Über-Ich-Konflikt. Und ein zweites Über-Ich wird in Emil aufgebaut. Die Renitenz und Aggressivität von Emil kippt am Ende. Seine bis dahin ganz starke Schuld- und Schamabwehr wird gestellt. Vorher ist der Showdown. Er bekommt Schläge von seinen Klassenkameraden. Diese Niederlage muss sein. Und sie muss sein und sie muss anerkannt werden. Und dann bricht er nach der paradoxen Intention zusammen. Er weint. Your father was a stupid man. He was weak. You're right to be ashamed of him. Uncle Michael, why are you saying this? Because it's true, isn't it? Carl Bruckner was a degenerate coward. No, my father was a brave man. Why else were they afraid of him? Und jetzt kann er neu aufgebaut werden. Und am Ende erhält Emil die Uhr, die er sich so sehnlichst gewünscht hat. Must be a watch. Why don't you look? This an illuminated face. Und das Messer, das spielt nun keine Rolle mehr. Nein, aber die Uhr. Und die ist und die bleibt wichtig. Das ist die neue Zeit. Die neue Zeit kann jeder Einzelne nun am Handgelenk mit sich herumtragen und die ist jederzeit abrufbar. Und die Uhr, die nimmt dann auch sowas wie das Wirtschaftswunder vorweg? Ja, genau. Schaut, so gut würde es euch gehen, wenn ihr die Phasen eurer Um- und Neuformung überstanden habt. Und es ist auch eine Botschaft drin, die über Deutschland hinausgeht, denn es wird ja eine Parole der Nazis von Hollywood umkodiert. Der Filmtitel Tomorrow the World ist ja nicht nur eine ironische Paraphrase auf das schon Gescheiterte und morgen gehört uns die ganze Welt der Nazis, sondern es bedeutet ja auch die neue Welt von morgen, also eine Re-Education für alle. Eine neue Weltgesellschaft wird kommen und wir haben eben die Werkzeuge dafür. Every time anybody tells you anything, you've got to ask why. That's the difference between us and the Nazis. We want people to ask questions. But get this straight, Emil. What happens is really up to you. As a matter of fact, it's about time that you and your people in Germany woke up to the fact that we can be just as tough as you can. And a lot tougher. We're going to keep Emil here. Es war ganz klar ein Film, der die amerikanische Bevölkerung in die Re-Education-Konzepte einführen sollte. Schauen Sie mal hier in der Werbung für den Film, heißt es Making of an American. Der deutsche Hitlerjunge wird in die amerikanische Familie aufgenommen, er wird amerikanisiert. Schaut her, sagt der Film, so werden wir das machen. Wir haben die Werkzeuge dafür. Die Art, wie das aufgezogen wird, ist zwar für Amerikaner nachvollziehbar, also Emil als Pulp-Charakter, ein Monster, also aus einem Cartoon. Ich glaube aber, die haben selbst gesehen, dass so eine Figur für deutsche Kinobesucher zu wenig glaubwürdig ist. Mhm. Also ein Cartoon-Monster. Naja, also spielt da nicht auch wieder so ein bisschen Angst mit? Denn eine Figur, die Freundin des Onkels, sagt mal im Film über Emil, he found the weak spot in all of us. Ja, das ist möglich, denn beim Versuch, die Deutschen aus einem, wie soll ich sagen, ethnografisch interessanten Objekt in Subjekte der Demokratie umzuformen, schwingt bei den Amerikanern ja immer auch das Wissen über die Möglichkeit mit, dass dieser demokratische Charakter zwar gelernt und imitiert werden kann, aber eben auch nur vorgetäuscht oder gefaked ist. Also bleiben die Analytiker und Erzieher wachsam. Bis heute eigentlich. Sehr gut. Sehr gut. Aber denken Sie daran, dass Sie sich aufrichten müssen nachher. Aha. Ja. Sie haben Zeit genug. Sie müssen aufstehen. Wieder danach. Und? Und? Sie haben noch Zeit genug. Nicht nervös werden. Stehen. Stehen Sie auf, stehen Sie auf, stehen Sie gerade. So. Luft, Luft, Luft. Naja, wir können nicht messen, was im Ergebnis der Re-Education wirklich passiert ist. Aber wir können doch feststellen, dass es den Wunsch und die Absicht gab, Impulse zu setzen in eine bestimmte Richtung. Man kann die Akten natürlich auch anders lesen. Hier ist ein mit den zur Verfügung stehenden sozialpsychiatrischen Mitteln unternommener Versuch, sich gegen die Pathologien des eigenen Systems und dessen mögliche Entgleisungen abzusichern. Das heißt Abspalten und Projektion auf andere, auf Deutschland? Ja. Wenn man sich heute nochmal die 1940er und 1950er anschaut, von Marcuse, den eindimensionalen Mensch, oder bis hin zum Umfeld von Talcott Parsons, was da gedacht wurde, war, gibt es in Industriegesellschaften generell totalitäre Tendenzen? Und wie kann man sich dagegen absichern? Das heißt, man sieht in diesem deutschen modernen Entwurf schon ein abweichendes Verhalten. Oder in ihm die äußerste Zuspitzung. Des eigenen Fehlverhaltens? Des eigenen Fehlerpotenzials, sagen wir mal so. Und das gibt dann die Gelegenheit, etwas zur Sprache zu bringen, was man sich nicht getraut, bei sich selbst zu thematisieren? Ja. Und die Möglichkeit, nach allen Regeln der Kunst neueste Techniken zu erproben und auch zum Einsatz zu bringen. Also auf diesem Wege wird strategisch immer etwas mitverhandelt, das sich um die eigene Ordnung dreht. Diese ganzen Sozialtechniken, dieses psychoanalytische Social Engineering, wird auch entwickelt, um das Selbst, die eigene Ordnung, durch Reformen stärker, besser und überlebensfähiger zu machen. Und dieser Prozess ist abgeschlossen? Es dauert eine ganz lange Zeit, bis der Holocaust zum zentralen Punkt der Wahrnehmung wird und nicht mehr die Pathologien des westlichen Systems. So dass man von der Annahme ausgehen kann, dass man in diesem Moment... Moment, dann wäre das so zwischen 1958 und 61 herum. Da taucht der Holocaust erstmals auch im Fernsehen auf. Und, wenn ich mich nicht irre, 1960 hat Fuchsbergers Show Premiere. Kann sein. Also jedenfalls, dass man ab da das Spiel als gewonnen, also oder die Ordnung so sicher glaubte, dass man die nicht mehr so absichern musste. Die Amerikaner. Oh, die Westdeutschen auch. Das ist ja gerade das Raffinierte an diesem System, dass es nur um die Grundrichtung geht und ansonsten sehr viel an Autonomie und an Eigensteuerung möglich ist. Und ganz wichtig, dieses System braucht Reformpausen, um neue Werkzeuge entwickeln zu können, um dann wieder zur reinen Idee zurückzukehren, jetzt aber mit den für die komplizierter gewordenen Systeme angemessenen Instrumenten. Dann können auch die Beschränkungen durch wohltätige und soziale Leistungen wieder wegfallen. Also sprich New Deal oder soziale Marktwirtschaft. Das funktioniert dann wie ein Muskel, der sich also spannt und wieder entspannt? Ja, so ungefähr. Aber eins dürfen wir bitte nicht vergessen. All diese Papiere, Zettel, Fotografien und Filmausschnitte, die wir hier versuchen zu deuten, die illustrieren nur eine Blaupause, nur eine Welt der Vorstellungen und Denkmöglichkeiten, was davon aber wirkte, was zum Einsatz kam, welchen gegenläufigen Kräften und Konzepten sich diese Ideen und Interessen stellen mussten. Das bleibt für uns unendlich schwer zu rekonstruieren. Denn wer sagt oder macht was? Und zu welchem Zweck? Wer sind die Gegner, die sich diesen Ideen in den Weg stellen? Wer ist das Publikum? Oder das Objekt der geplanten therapeutischen Intervention. Und nicht zu vergessen, was war damals, wie heute, die wirkliche Welt? Jenseits der theoretischen Konstruktionen, Postulate und Simulationen. Messer und Uhr. Eine Halluzination von Lutz Dambeck. Mit Judith Engel, Peter Gröger, Fabian Hinrichs, Astrid Meyerfeld, Sebastian Rudolph. Ton: Nikolaus Löwe, Benjamin Ino und Wenke Decker. Assistenz: Marion Schogalla. Regie: Lutz Dambeck. Redaktion: Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2016.